2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast. Ja, herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe. Heute wollen wir über die anstehende Berliner Friedenskonferenz vom 27.02.2026 bis zum 01.03.2026 im City Kino Wedding, also im Berlin Wedding, sprechen. Die Gruppen Hände weg vom Wedding und Bund der Kommunistinnen aus Berlin organisieren. Dafür haben wir heute Lukas vom Bund der Kommunistinnen zu Gast. Hallo Lukas. Guten Tag. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, sehr gerne. Vielleicht kurz was zu den beteiligten Gruppen. Also Hände weg vom Wedding ist eine linke Stadtteilinitiative, die seit 2012 im Berliner Wedding gegen Gentrifizierung, Verdrängung und soziale Ausgrenzung kämpft. Die Organisation arbeitet zu Mieten, Wohnen, Arbeitskämpfen, Feminismus und gegen Faschismus und Rassismus und setzt vor allen Dingen auf langfristige Stadtteilarbeit. Seit dem Oktober 2028 haben sie auch das Kiezhaus Agnes Reinhold als selbstverwalteten Treffpunkt für Nachbarinnen, Mieterinitiativen, politische Aktivitäten. Und zu den Aktivitäten gehört auch die bekannte, also zumindest in Berlin sehr bekannte, jährliche antikapitalistische Demonstration am 30. April, auch liebevoll Vorabenddemo genannt. Mietrechtsberatung oder Stützung bei Verdrängungskämpfen und Solidarität mit Arbeitskämpfen. Die Initiative vertritt eine klar antikapitalistische, antirassistische Positionierung, engagiert sich für bezahlbaren Wohnraum, faire Arbeitsbedingungen und gegen Militarisierung. Und dann kommen wir zum Bund der Kommunistinnen oder auch kurz BDK. Da gab es auch schon eine Folge, wo sie so ein bisschen ihren Ansatz von Stadtteilarbeit vorgestellt haben bei uns. Der Bund der Kommunistinnen ist eine kommunistische Organisation, die im Frühjahr 2021 in Berlin gegründet wurde. Die Organisation entstand aus der Fusion verschiedener postautonomer linker Gruppen, darunter die Kiezkommune Wedding und die Gruppe Ella Trebe, die sich für verbindlichere Strukturen als zuvor entschieden haben, nämlich Kiezkommunen. Der BDK vertritt klassenbewusste revolutionäre Positionen mit dem Ziel einer klassenlosen Gesellschaft und setzt strategisch auf einen Ansatz der Gegenmacht durch Aufbau offener Basisinitiativen in Nachbarschaften und Betrieben. Die Organisation hat Stadtteilkomitees in Wedding, Neukölln und Lichtenberg und betreibt dort auch Nachbarschaftszentren. Auch der BDK vertritt antimilitaristische, antiimperialistische, feministische, antirassistische und internationalistische Positionen. Bei Hände weg vom Wedding habe ich jetzt ganz vergessen, auch noch darauf hinzuweisen, dass sie stark auch noch in der Palästina-Solidarität engagiert sind. Das wird vielleicht ja auch ähnlich sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, durchaus auch. Also ich würde sagen, da können andere mehr leisten. Wir hängen da ein bisschen hinterher manchmal. Aber vor allem unsere Jugendorganisation hat sich da mehr betätigt. Die ist sozusagen jetzt, na, sagen wir mal, vergessen worden. Aber die ist auch, die macht auch ihren Job hier. Ja, sag noch mal kurz, wie die heißt. Und dann haben wir auch noch mal einmal berücksichtigt. Das ist der Kommunistische Jugendbund. Den gibt es als solchen seit so ungefähr 2 Jahren, glaube ich. Die sind aktiv daran, Bildungsarbeit für Jugendliche zu machen. Das heißt auch, es ist sehr viel einfacher, unter jungen Leuten sich gegenseitig sowas Kompliziertes auch wie marxistische Philosophie oder die Lehre vom Staat und Revolution zu vermitteln, und sind aktiv unter anderem auch in so Bündnissen zu Schularbeit, zur Wehrpflichtverweigerung und in Palästina-solidarischen Aktionen, genau. Genau, also wir haben es hier mit 2 Gruppen zu tun, die sich vor allen Dingen in der Stadtteilarbeit engagieren. Also sozusagen auch so ein bisschen die Lehre gezogen haben aus der vergangenen postautonomer Kampagnenarbeit und der fehlenden Nachhaltigkeit derselben. Und jetzt wollt ihr mit der Organisation der Berliner Friedenskonferenz, so habt ihr geschrieben, einen Ort der Entrüstung schaffen. Die Konferenz soll den Ort bieten, gemeinsam zu diskutieren und zu vernetzen, dem Frieden eine vereinte Kraft zu geben. Es ist Zeit, aktiv zu werden. Was war euer Beweggrund, jetzt eine Konferenz zu organisieren, und was ist das politische Ziel dieser Konferenz? Der Anlass war eigentlich, dass gerade eine mehrjährige Recherche in unserem Umfeld fertig geworden ist, die wir vorstellen wollten, der wir in der Öffentlichkeit geben wollten. Eine Recherche, die hat jetzt so die letzten Jahre zusammengetragen und rausgefunden, wo in Berlin sich Rüstungsfirmen, Bundeswehrbüros, Lobbyverbände und so weiter angesiedelt haben. Oder auch, es gibt durchaus auch Bundeswehrkasernen in Berlin. So sozusagen so Orte, die Teil der Militarisierung sind und haben dabei festgestellt, dass Berlin Mitte wirklich Zentrum, Hotspot quasi der aktuell laufenden Militarisierung ist und das in den letzten Jahren immer mehr auch geworden ist. Wir wollten dem die Öffentlichkeit geben und dann dachten wir, gut, wenn wir schon dabei sind, dann haben wir eigentlich so viele Sachen zu besprechen und so viele Sachen, über die man reden muss, die vor allem aktionsbezogen sind, die darauf bezogen sind, wie eigentlich weitermachen, wohin muss sich die Praxis orientieren, wie kann man Sachen zusammenbringen, dass eine Konferenz in Berlin gerade für uns dann wie das Richtige schien. Auch weil wir gesehen haben, dass so Sachen wie das Rheinmetall-Wachtencamp dieses Jahr in Köln zum Beispiel einfach sehr erfolgreich darin sind, gerade eine Linke, die aktiv, also die dem der Bedrohung ins Auge sieht, aber halt Angst hat und teilweise nicht so richtig weiß, wohin mit sich, wenn man die zusammenbringt, dass das immer fruchtbar ist. Und daran wollten wir anschließen, gerne in Berlin halt diesmal. Ihr seid ja sehr, also eine regionale Organisation. Zielt ihr mit dieser Konferenz auf eine bundesweite Vernetzung oder geht es darum, den ja doch sehr vielfältigen Bereich der Berliner Linken da besser zu organisieren und zu vernetzen? Also man muss es ja schon sagen, Berlin ist einfach eine verdammt große Stadt. Und die verschiedenen Bezirke sind auch wie kleine Städte. Man muss sich ein bisschen vorstellen, wie ich als Berliner stelle mir den Ruhrpott so vor, dass man von, keine Ahnung, Düsseldorf nach Bochum fährt mit der S-Bahn und dann ist das fast das Gleiche, als würde man von Neukölln nach Wedding fahren. Natürlich gibt es hier viel Bedarf innerhalb Berlin, Vernetzung und Einheit herzustellen, auch einfach die Gräben zu überwinden, die so die diese Szene-Tendenzen der letzten 10, 20, 30 Jahre hinterlassen haben oder zumindest die Vereinzelung von Gruppen und Einzelpersonen. Aber es gibt ja, Berlin hat keine so besondere eigene Gesetzmäßigkeit, dass man jetzt das alles nicht übertragen könnte, weil es mit nichts was zu tun hätte und ganz im Gegenteil ist Berlin ja auch die Hauptstadt dieser Bundesrepublik. Es mag sein, dass sie hier das Machtzentrum ist und eben zum Beispiel auch, wie die Recherche zeigt, so der Hotspot der Militarisierung. Aber natürlich lässt sich vieles davon auch in anderen Teilen der Republik anwenden, was wir hier versuchen, irgendwie so praxisbezogen zu besprechen. Deswegen sind natürlich Genossinnen und Genossen aus der ganzen Bundesrepublik herzlich eingeladen zu kommen und möglicherweise auch Erfahrungen aus anderen Städten mitzubringen, die uns hier nützlich sind, andersrum welche mitzunehmen. Und keinesfalls lässt sich die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, nur in einer Stadt lösen. Auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil, ist sozusagen eine Vereinigung von den revolutionären Kräften mehr geboten denn je. Das ist jetzt schon ein bisschen angedeutet, es gibt so eine mehrjährige Recherche. Ich habe schon ein bisschen was im Vorgespräch dazu gehört und es klang ganz spannend. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, also was ihr da genau präsentiert. Also ja, in Berlin gibt es Bundeswehrkasernen irgendwie in Spandau und eben auch so am Ausläufer vom Wedding, ne, die Julius-Leber-Kaserne da unten. Und einen Militärflughafen gab es sehr lange, Tegel. Was habt ihr da noch so recherchiert? Also dass zum Beispiel die Pierburg-Werke, dass die Rheinmetall gehören und dass die jetzt auf Artilleriemunition umstellen, das wusste ich, aber es scheint ja noch mehr von Rheinmetall beispielsweise in Berlin zu geben. Ich muss dir ehrlich sagen, da wir diese Recherche noch nicht veröffentlicht haben, habe auch ich nicht besonders viel Einsicht darin. Ich durfte einmal durchgucken und andere, die sich darum kümmern, die wüssten da jetzt mehr. Aber sie soll dann so zu diesem Konferenzwochenende auch öffentlich werden. Sie wird vorgestellt. Sie wird dann auch mit Jörg Kronau und Fabian Lehr besprochen. Also die wollen dann so ein bisschen Hintergrund geben zu also den Firmen, die da beteiligt sind, den Zusammenhängen, die es dabei gibt. Ich erinnere mich nur an eine Karte mit sehr vielen Punkten drauf, auf jeden Fall. Und ich glaube, was hinter den Punkten steckt, das können dann alle Zuhörerinnen und Zuhörer ab Ende Februar selber nachschlagen. Jetzt hast du schon gesagt, Fabian Lehr und Jörg Kronauer, gern gesehene Gäste bei uns im Podcast, werden ein bisschen was auch zu, ich sag mal, dem militärisch-industriellen Komplex in Deutschland erzählen und das ein bisschen politisch einordnen. Was habt ihr denn doch so für Programmpunkte geplant? In der Kommunistenkneipe gibt's keine Werbung, keine Bosse, nur unsere Perspektive. Damit wir das weitermachen können, teilt den Podcast, liked die Folge und unterstützt uns mit einer Spende. Alles dazu in der Infobox. Solidarität ist mehr als nur ein Wort. Weswegen sollen die Leute kommen? Ja. Die Leute sollen natürlich kommen, weil es viel zu besprechen gibt. Genau, Jörg Kronauer und Fabian Lehrer, da sind wir sehr dankbar über diese Gäste. Das sind auch einfach Leute, die sehr hilfreich dabei sind, Sachen einzuordnen. Zum Beispiel bei euch gibt es ja diesen Podcast, wie heißt der Rote Faden mit Jörg Kronauer, der findet ja auch mit dir statt, das Weltgeschehen einzuordnen. Damit muss man auch starten. Der findet mit Haro statt, nicht mit mir. Ach so, das muss ich kurz korrigieren. Tut mir Danke, Haro, an der Stelle für die sehr gute Arbeit, die du da leistest. Genau. Jedenfalls, die wollen mit uns eher über den militärisch-industriellen Komplex sprechen, das ist richtig. Wir wollen vorher am Abend, am Freitag, werden unsere beiden Organisationen, Hände weg vom Wedding und der Bund der Kommunistinnen, also Speaker von uns, werden so ein bisschen den Auftakt leisten. Wir haben das genannt, die Welt am Abgrund. Alarmismus ist was natürlich, was einem gerne mal vorgeworfen wird, aber zwischendurch muss man auch einfach mal sagen, gucken wir der Realität ins Auge, es ist dolle gerade, die Bedrohung wächst. Es passiert immer mehr, die Welt dreht sich immer schneller, das kriegen wir ja irgendwie auch alle mit. Und wir wollen so ein bisschen einordnen, wie bewerten wir die globale Lage und die Entwicklung, die da stattfinden. Was hat Deutschland für eine Rolle da drin und warum müssen wir und können wir aber auch mit Rückblick auf eine lange Tradition der Friedensbewegung, der antimilitaristischen Bewegung, wie können wir, wenn wir dieses Traditionsband aufheben, trotzdem dem vielleicht was entgegensetzen? Und am Ende, warum müssen wir das jetzt? Wir haben außerdem ein Podium mit der, das wird veranstaltet von der Initiative Kämpfender ArbeiterInnen. Das ist so unsere Gliederung, die sich so um Betriebskampf kümmert. Und die haben zu Gast Ulrike Eifler und Gotthard Krupp. Das sind jeweils GewerkschafterInnen, Ulrike Eifler bei Verdi und auch im Parteivorstand der Linken. Und Gotthard Krupp, nee, falsch, Entschuldigung, Ulrike Eifler, IG Metall und Gotthard Krupp bei Verdi. Auch ein langjähriger Gewerkschafter, der sich viel um die Themen Aufrüstung und andererseits das Kaputtsparen, was immer damit einhergeht, wenn ein Haushalt sozusagen aus politischen Gründen in eine Richtung hin umgeschichtet wird. Das ist so sein Themengebiet. Und da soll es darum gehen, wie als Arbeiterin am Produktionsplatz auf meiner Arbeit, wie kann ich da aktiv werden? Was ist der Hebel, den der starke Arm des Arbeiters, wie man so schön sagt, betätigen kann, um da den herrschenden Strich durch die Rechnung zu machen? Ja, vermute ich mal, da wird dann auch ein bisschen so nach Italien und Griechenland geguckt, was man da vielleicht nicht alles so mit Streik erreichen könnte und so. Ich meine, da muss man hingucken. Das sind wirklich glänzende und leuchtende Beispiele. Andererseits muss man das auch im Verhältnis setzen zu dem, was geht gerade in Deutschland. Und ich glaube, da können uns vor allem Leute, die in der Gewerkschaft sehr aktiv sind, am besten erzählen, was eigentlich so der Stand ist, auf welcher Bewegung und welchen Potenzialen kann man gerade aufbauen, welche Wege sind gerade möglich zu gehen. Genau. Naja, und was auf jeden Fall auch immer kommt, das ist ein Thema, was Gotthard Krupp sehr gerne anspricht, ist die aktuell stattfindende Verschränkung von Zivilem und Militärischem, nicht nur in der Produktion, sondern eben auch da, wo Hilfsorganisationen, NGOs, karitative Arbeiten, Krankenhäuser, also gerade insbesondere der Gesundheitssektor, gerade massiv umgebaut werden für militärische Zwecke. Es gibt dieses Grünbuch der zivil-militärischen Zusammenarbeit, das so vor einem Jahr ungefähr veröffentlicht wurde, unter Zusammenarbeit diverser Bundesbehörden, der Armee und allen parlamentarischen Parteien entstanden ist. Und ein sehr düsteres Bild zeichnet davon, worauf man sich als Herrschende einstellen möchte und wie wir als Bevölkerung darauf eingestellt werden, das mitzumachen. Genau, und in der Folge wird unsere Jugendorganisation, der Kommunistische Jugendbund, ein Podium halten und später auch einen Workshop zu dem Thema, nämlich die Wehrpflicht. Klar ist so das Thema, was gerade die Jugend vor allem umtreibt. Wir haben dazu Gast Simon David Drexler, relativ bekannter, so oder seit kürzerem bekannter Influencer. Wir haben das Bündnis, das die Schulstreiks veranstaltet hat, also den Berliner Ableger davon, die Schulstreiks gegen die Wehrpflicht Ende letzten Jahres. Und jetzt auch wieder plant, kurz danach, am 5. März, auf die Straße zu gehen. Und wir werden ein kleines Generationengespräch auch haben an der Stelle mit Leuten aus der alten Friedensbewegung. Wehrpflichtverweigerung ist ja früher auch ein Thema gewesen. Und dann kann man so ein bisschen gucken, was war damals eigentlich der Stand? Wie hat man das damals angestellt? Womit war das verbunden? Was unterscheidet vielleicht aber auch damals von heute? Und wie schaffen wir es, dass dieser Kampf gegen die Wehrpflicht nicht einfach nur ein Kampf der Jugend ist, die sich widersetzt, eingezogen zu werden, sondern auch einer, der die Generationen vereint an diesem, ich sag mal, symbolischen Akt der Militarisierung, der wirklich persönlich wird, weil er uns Menschen Bett nehmen möchte. Ich würde sagen, jeder Jugendliche, der eingezogen wird, der ist halt jemandes Enkelkind, jemandes Sohnemann, ist jemandes, keine Ahnung, Schüler oder hat einen Sozialarbeiter, der eigentlich gar keine Lust darauf hat, dass er da dem versucht, die ganze Zeit zu helfen, man Fortschritte macht und dann soll der im Schützengraben landen. Und ich glaube, all diese Leute müssen auch, man muss es schaffen, einen Weg zu finden, wie die die Jugend unterstützen können, dabei sich gegen diese Zukunft im Graben zu wehren. Ja, es ist ja sogar so, dass momentan auch die Diskussion geführt wird, dass Frauen zu den Pflichtdiensten eingezogen werden sollen, ne? Also das kann ja sogar noch schlimmer kommen als das. Also eine Lehre des Kriegs in der Ukraine ist ja auch so ein bisschen, dass irgendwann die Männer ausgehen und offensichtlich scheint man sich darauf vorzubereiten, dann eben das andere Geschlecht, die anderen Geschlechter auch noch mit zu verheizen. Ich glaube, es wird sich an der Frage, auf jeden Fall werden sich auch noch diverse Widersprüche aufmachen, nämlich wie wird die Reproduktionsordnung oder die Reproduktion umgeordnet an der Frage von der Wehr und auch der Produktion, die umgestellt werden muss. Ich glaube, es sind sehr interessante Fragen, die sich da noch auftun werden, ja. Genau, und wir wollen außerdem am Abend dann so ein bisschen das Ganze rund machen. Also was vereint denn diese verschiedenen Fronten, an denen man kämpft? Wir haben außerdem ja auch das Stadtteilkomitee Wedding, das arbeitet an dieser von dir schon angesprochenen Fabrik Peerbook AG. Das ist eine Tochterfirma der Rheinmetall. Und die hat eine Produktionsstätte in Berlin-Wedding, das heißt wirklich im Innenstadtbezirk am Humboldthain. Und da haben die lange Autoteile hergestellt. Ich glaube, für VW wurden die zugeliefert oder so. Und jetzt kann man halt mehr Geld verdienen dadurch, dass der Staat die Wirtschaft ankurbelt mit Milliarden von Euro, wenn man aber Waffen baut. Und dort sollen, ich glaube, die Hülsen für große Artilleriegeschosse, das heißt, es geht um Munition, aber nicht so kleine Munition für Pistölchen oder Gewehre, sondern die ganz großen Dinger. Und das Stadtteilkomitee Wedding macht Nachbarschaftskampagne, arbeitet da zusammen mit dem Berliner Waffenbündnis gegen Waffenproduktion auch. So der Versuch, eine Wehr innerhalb der Nachbarschaft gegen sowas zu organisieren. Also mit den Leuten zu sprechen, sag mal, wollen wir überhaupt, dass in unsere hier direkt nebenan Waffen produziert werden? Was sagen wir als Weddinger dazu, wenn das zwischen unseren Häusern stattfindet? Und was macht das eigentlich auch daraus, wenn jetzt man hier irgendwie immer mehr auf Kriegskurs geht, dann haben wir am Ende auch was mitten in der Nachbarschaft, was ein Kriegsziel ist. Ein legitimes ja sogar, ne, wenn man kein Völkerrecht bricht, aber sich im Kriegszustand befindet. Genau. Ja, und wer mehr über das Programm erfahren möchte, das findet ihr auf nowarberlin.org. Dort ist das Programm nochmal zu sehen. Jetzt hast du ja gerade schon das Berliner Bündnis gegen Waffenproduktion angesprochen. Und also dieses Bündnis gibt es schon und es gibt Bündnisse gegen Militarisierung in Berlin, also das Berliner Bündnis gegen Waffenproduktion hat eben inzwischen zwei Demonstrationen gegen die Peerbook-Werk im Gesundbrunnen initiiert. Also es ist ja ein Autozulieferer gewesen, aber tatsächlich hat diese Fabrik ja eine sehr lange Tradition, auch Kriegswaffen zu produzieren. Im Ersten Weltkrieg schon Torpedos produziert, für Hitler auch Waffen produziert. Und dort sollen jetzt eben diese 155 mm Artilleriegranaten, diese NATO-Standard-Artilleriegranaten produziert werden, von denen Rheinmetall europaweit bald 1,5 Millionen Stück im Jahr produzieren können möchte. Auch eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg, dass so die Munition schnell verschossen wird. Also Henneweg vom Wedding war auf jeden Fall auch Teil des Bündnisses eine Zeit lang, das weiß ich. Ich bin in der Basenorganisation Wedding der Linken organisiert. Wir sind auch Teil des Bündnisses. Der Bund der Kommunisten war da aber nicht dabei, soweit ich mich erinnere. Warum habt ihr denn euch entschieden, sozusagen dieses Bündnis nicht mit einzubeziehen gleich von Anfang an, sondern eine eigene Konferenz zu machen? Und jetzt habe ich auf jeden Fall rausgehört, ihr plant auf jeden Fall da auch weiter zusammenzuarbeiten mit dem Berliner Bündnis gegen Waffenproduktion. Aber warum dann sozusagen jetzt diese Friedenskonferenz nochmal als von euch organisiert ausgehend? Genau, einerseits, wir sind da Bund der Kommunisten nicht direkt beteiligt an dem Bündnis, aber das Stadtteilkomitee Wedding ist da, ich glaube, regelmäßiger Teil von oder zumindest nah dran. Und das ist ja sozusagen die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist eigentlich so aufgesplittert, wenn man so möchte, auf verschiedene Arbeitsbereiche, in denen wir Basisarbeit anstrengen, die in unserer Organisation zusammenlaufen, als sozusagen das Einende, das, worin die eher strategischeren Diskussionen stattfinden. Und genauso ist auch diese Konferenz etwas in einem größeren Rahmen gedacht. Es soll ein bisschen mehr das größere Bild gezeichnet werden. wie solche Einzelkämpfer, wie zum Beispiel die, die sich konkret gegen die Waffenproduktion in einem Stadtteil richtet, oder andere Ansätze, wenn es in die Sphäre von Kapital und Arbeit geht, wenn es um die Jugend geht, wenn es in der migrantischen Community gekämpft wird. Zum Beispiel, wir haben am Sonntag dann auch die Migrantifa auf dem Podium. Wir haben danach noch den Bloque Latinoamericano auf dem Podium, die jeweils verschiedene Milieus als Zielgruppe haben und versuchen zu organisieren. Wie können wir das wieder zusammenführen zu etwas, was wieder mehr den Namen Bewegung verdienen könnte? Und das ist so ein bisschen unser Anliegen. Einerseits wollen wir nicht lügen, wir machen da schon den Buttonaufschlag. Also wir werden uns da hinstellen und sehr viel auch darüber sprechen, was wir uns vorstellen oder was unsere Gedanken sind, die wir reingeben wollen. Das soll ein Impuls sein, aber natürlich wollen wir vor allem die Gruppen, die Aktivistinnen, die Akteure auch der Friedensbewegung durchaus auch über so ein enger gedachtes linkes Spektrum hinaus gerne mit dabei haben, die uns Feedback geben müssen, wo wir gucken müssen, was bringen die vielleicht mit, was ist es, was möglich ist, zu vereinen. Und deswegen geht es uns da um etwas ein wenig Größeres, sag ich mal. Genau, und was wir jetzt, glaube ich, ein bisschen vergessen haben zu besprechen, es ist ja auch noch ein Kulturprogramm geplant, nehme ich zumindest der Seite. Habt ihr euch denn da ausgedacht? Und nehme ich da an, da kann man dann immer schön beim Bierchen noch weiter diskutieren, aber ihr habt ja auch noch was weiteres da vorgesehen. Genau. Wir sind ja in einem Kino und das bietet einfach ideale Bedingungen, um mal auch was auf der Bühne zu machen. Wir haben diesen Rang, von dem wir runtergucken, und wir werden auf der Bühne dann abends dort einen Singer-Songwriter, einen lateinamerikanischen sehen, dessen Namen ich gerade nicht präsent habe, es tut mir leid, den werden wir aber auch die nächsten Tage ankündigen. Wir werden Theater sehen dort. Wir werden einen Chor haben später, den wir vielleicht erst am Sonntag singen lassen, aber das soll Teil des Programms sein. Beziehungsweise nicht nur der Chor soll singen, natürlich singt man am schönsten gemeinsam. Und es gibt nichts, was das Einheitsgefühl so sehr herstellt wie das. Und außerdem werden wir abends auch im Kiezhaus Agnes Reinhold, das ist gar nicht so weit entfernt, das ist der Stadtteilladen von Henneweg von Wedding, da in der Nähe, wird es Essen geben. Wir können dort in Ruhe uns austauschen mit den verschiedenen Gruppen und Akteuren, die da sind. Und natürlich auch vor Ort die ganze Zeit wird es zwei Foyers geben, in denen Infotische stehen. Es wird die Möglichkeit geben, zu essen sicherlich, zu trinken auch, aber auch da rumzulaufen, sich gemeinsam hinzusetzen, den und den nochmal auf ein Gespräch zu erwischen und da nochmal nachzufragen, wie war das eigentlich, was du vorhin gesagt hast. Diesen Ort, wo man sich so ein bisschen einfach so quer im Raum vernetzen kann, die wollen wir auf jeden Fall erstellen. Es ist, ich habe gerade nachgeguckt, der Liedermacher, Dichter und Gitarrist Nicolas Rodrigo Miquea. Ich entschuldige mich dafür, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Genau, also wer jetzt den Nicolas Rodrigo Miquea, Fabian Lea, Ulrika Eifler, Jörg Kronauer und Co. alles sehen möchte und sich schon immer mal dafür interessiert hat, wie man eigentlich über, ich sag mal, das Klein-Klein der eigenen Gruppe eine Bewegung aufbaut, die breit ist, so wie eine Friedensbewegung sein muss. Wo kriegt er Tickets? Was sind so die Orga-Sachen? Also mal so die technischen Details runtergerattert. Karten gibt es online zu kaufen. Man kann die vorher schon sich ein Ticket kaufen. Dann hat man, kommt man auf jeden Fall ran. Wir haben den Preis relativ gering gehalten. 5 Euro ein Tag, 10 Euro das ganze Wochenende. Wir können nicht absehen, wie voll es wird. Deswegen ist jeder gut beraten, vorher ein Ticket zu kaufen. Es gibt auch die Möglichkeit, in unseren Stadtteilläden die Tickets ausgedruckt zu kaufen. Also wer es nicht mag, seinen PayPal irgendwo einzusetzen, um sich so ein Ticket zu kaufen, kommt doch bitte gerne einfach bei den offenen Cafés unserer Stadtteilläden vorbei und da kriegt man ein ausgedrucktes. Natürlich wird es auch Abendkasse geben. Ihr könnt das Ganze einfach euch selber nochmal anschauen, wenn ihr entweder auf noahberlin.org geht oder noahberlin auf Instagram einfach mal folgt, dann kriegt ihr auch alle neuen Infos hinterher. Wir haben eine Location, die sehr barrierearm ist. Wir werden das Programm in deutscher Sprache abhalten und wir wollen gerne eine Kinderbetreuung ermöglichen. Da brauchen wir aber vorher so ein bisschen Überblick über die Bedarfe, deswegen schreibt uns gerne vorab schon mal eine Mail, damit wir das anpassen können, dem Umfang nach. Genau, ansonsten würde ich vielleicht nur sagen, wir wollen den Debattenaufschlag geben. Wir wollen vor allem etwas machen, warum man nicht sehr viel theoretisch fitter nach Hause geht oder nicht nur, sondern man soll vor allem aktiviert nach Hause gehen. Wir wollen, dass dem Praxis folgt. Und deswegen ist das ein Impuls, den wir geben wollen. Wir brauchen aber alle anderen Gruppen, Aktivistinnen, Akteure, dazukommen. Also wir brauchen, dass ihr da seid, dass wir mehr in Verbindung treten und dass wir da sozusagen ein kritisches Feedback bekommen, dass das etwas bringt. Wir können das nicht alleine machen. Wir müssen gerade sehr viel mehr Einheit herstellen in diesen Zeiten. Ja, und die Kommunistenkneipe ist Medienpartner der Berliner Friedenskonferenz. Einige der Veranstaltungen werden auch aufgezeichnet und die könnt ihr dann im Nachgang hier bei uns hören. Und wenn ihr Bock habt, aktiver Teil der Friedensbewegung von links zu werden oder immer wieder nach Berlin kommen wolltet, dann kommt zur Berliner Friedenskonferenz. Ich werde auch da sein. Und alle weiteren Infos findet ihr auch noch in der Caption und in den Shownotes. Und ja, Lukas, vielen Dank, dass du da warst. Und dann war es das für heute. Wer mehr wissen will, muss am 27.02. bis zum 1.03. mit dabei sein. Ciao. Wir freuen uns. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.